weit wie das Meer. Wer liebt uns jeden Tag noch mehr, zeigt den Weg zum Himmel hin, zu dem Ort, wo wir geborgen sind. Wer hat so manch eine schlaflose Nacht, wählt über die Kinder wacht, sorgt für uns unermüdlich Tag für Tag. Mama, das ist ein Wort, das ich gern sage. Oma, ich hab dich so gern. Mama, das ist ein Schatz, den Gott mir schenkt. Mama, ich will den Hirten für dich danken. Das Leben Fragen stellt und oftmals auch der letzte Mut fehlt, dann weiß ich, in dunkler Zeit steht ne Tür für mich geöffnet ganz weit. Ja, da ist jemand, der mich versteht, einer, der im Gebet an mich denkt, freundlich ist, Liebe schenkt in meinem Leben. Mama, das ist ein Wort, das ich gern sage. Oh Mama, ich hab dich so gern. Mama, das ist ein Schatz, den Gott mir schenkt. Mama, ich danke dir.